herzlich willkommen zu der Podcast Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zu ja. Der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Hallo ihr Lieben und hallo liebe Leute da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen seltsamen Folge mit Chumbawamba. Ich glaube, all die, die irgendwie in den 90ern ihre Pubertät durchlebt haben, kennen Chumbawamba. Und wenn nicht, dann schämt euch, ihr solltet es kennen. Denn Chumbawamba ist die Kultgruppe aus England. Und das Lied, das ihr gerade irgendwie im Hintergrund, Vordergrund gehört habt oder immer noch hört, ich mach's mal kurz lauter. Genau, das Lied meine ich. Das heißt Tube Thumping. Also es hat auch irgendwie einen anderen Titel, aber wen kümmert's? Auf jeden Fall, ich habe die Gruppe versucht mal anzuschreiben, das ist unmöglich. Also dachte ich mir, ich lasse das Lied einfach mal im Hintergrund laufen, denn solange ich rede, kann es keiner wirklich downloaden. Und außerdem mache ich ja die Werbung für die Jungs und ihr solltet euch das wirklich mal im Internet kaufen oder irgendwo kaufen. Auf jeden Fall, man sollte diese Jungs unterstützen, denn die Gruppe ist einfach super geil, die haben so seltsame Texte. Was soll ich sagen? Also. So, und wieder mal erinnere ich euch, wieso das ein fauvistischer Dialekten-Podcast ist. Einmal, ich habe ein Dialekt. Ich glaube, das merkt man schon irgendwie. So, keine Ahnung. Und außerdem gibt es sau viele Geräusche, wie mein Kumpel, kleiner Heizgerät, Heizer oder wie auch immer das heißen soll. Also so ein kleiner Heizkörper, der summt auch im Hintergrund. Und ich habe immer noch nicht mein Mikro verändert, habe auch keine Lust dazu, es zu verändern. Denn ich meine, ich habe ein iPod, ich habe ein Belkin Tune Stereo und ich habe ein MacBook. Dankeschön, liebes Maclein. Für das MacBook. Also ich muss immer wieder meine Sponsoren kurz grüßen, schätze ich mal, denn wie ihr es schon mitgekriegt habt in den letzten Folgen, so vor ungefähr 2,5 bis 3 Monaten, ist mein MacBook auseinandergefallen. Und dann hatte ich so kleine zwischendurch Ansagen wie bitte schenk mir ein MacBook oder ein PC oder was weiß ich. Dann habe ich einen PC bekommen. Dann hat sich aber eine Firma bereit erklärt, mir ein neues altes MacBook zu schenken. Also ein altes MacBook, das also niemand benutzt hat. Sie haben es aber nicht mehr gebraucht in ihrem Laden. Wurde auch niemals geöffnet und die haben es mir dann gegeben. Und das fand ich dann super cool und ich habe dann auch gesagt, ich werde die loben und das mache ich jetzt auch. Also ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank, liebes Maclein. Und genau, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Chumbawamba, da sollte man sich immer wieder antun, finde ich. Und darum hier nochmal ein paar Sekunden. Gut, alle meine Nachbarn hassen mich jetzt, denn wir haben es gerade mal 6.30 Uhr in der Früh und ich mache hier schon super laute Mucke. Das liegt aber daran, dass meine Süße weg ist und ich ganz alleine in dieser viereckigen Wohnung bin. Also die meisten Wohnungen sind irgendwie viereckig. Man hat nur Wände und keine Ahnung, egal wo man hinschaut, hat man nur Wände. Ich finde Wohnungen übrigens schrecklich. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Oder auch nicht, das ist mir egal. Das hängt von euch ab. Auf jeden Fall, ich finde dieses Lied und Chamba Wamba super geil, um den Tag anzufangen. Ich habe hier vor mir mein Glas Milch. Ich liebe Milch. Es gibt nichts Besseres als Milch. Insbesondere kalte Milch am frühen Morgen. Außer vielleicht irgendwie so einen exotischen Chai. Also so einen Tee. Naja, auf jeden Fall, ich verquatsche mich wieder, wie ich sehe, aber egal. Denn, keine Ahnung, was ich nun sagen wollte. Auf jeden Fall, egal, wenn ich mich verquatsche. Also, Tee ist hier. Ich werde mir gleich ein Diätfrühstück machen, denn ich bin auf Diät. Ich muss bis zum August ungefähr 35 Kilo abnehmen. Das sollte nicht schwierig sein. Man muss halt eben nur mehr Sport machen und weniger essen. Und ich kann beides. Also ich sehe das positiv. Naja, im August sehen wir dann, was daraus geworden ist. Denn ich wollte ja wissen, wie es ist, dick zu sein. Und was habe ich gemacht? Ich habe so viel Bier getrunken und ich habe so viel Würstchen gegessen. Und vom knapp 65 Kilo kam ich auf fast 120. Und 120 ist sau viel. Also ich habe das Doppelte an meiner Masse zugenommen. Und glaubt mir, Leute, das ist kein Spaß. Ich bin immer noch super dick, finde ich. Aber ich bin von 120 auf 94 gesunken. Und ich habe gerade mal 4 Monate dafür gebraucht. Und sehr, sehr viel Willenskraft. Also für all die Leute da draußen, die abnehmen wollen, Chamba Wamba hören, sehr früh aufstehen. Und also sich die Worte merken, denn hört mal genau hin. I get knocked down, but I get up again. Also, liebe Leute, lasst euch einfach nicht runterkriegen, egal worum es geht. Wirklich egal, ich bin jetzt mal hier in der fast 7. Minute meiner Redenszeit und ich kann euch jetzt mal wirklich einen guten Rat geben. Und zwar, liebe Leute, lasst euch nicht runterkriegen, egal was ihr macht. Egal, es gibt immer Menschen, die euch sagen wollen, ihr könnt das nicht. Es gibt immer Menschen, die an euch nicht glauben. Es gibt immer Menschen, die sagen das Gegenteil von dem, das sie eigentlich sagen wollen. Und es gibt immer Menschen, die euch nicht wirklich bei egal was beistehen. Doch Menschen sind halt eben so. Das Wichtigste ist, dass ihr an euch glaubt. Und dann müsst ihr euch auch, also ihr müsst nicht, ihr könnt, also mir hilft es auf jeden Fall, euch Menschen, also Menschen kennenzulernen, die an euch glauben. Klingt schwierig, kann ein bisschen schwierig sein, ist es aber nicht wirklich. Also einfach mal auf Leute zugehen, lächeln. Wenn ihr mal lächelt, dann lächelt euch jemand zurück und schon ist der Tag gerettet. Man sollte Gruppen wie Chamba Wamba hören, denn Musik ist wirklich wichtig in unserem Leben und da sollte man nicht den Tag mit irgendwie so einem Lied beginnen, wo es heißt, die Welt geht unter, du hast mich verlassen, ich bin null oder was weiß ich. Hab mal Lieder, wo es so, was weiß ich, wo es so richtig lustig zugeht, wo es wo das wirklich Wichtige vermittelt wird. Und auch wenn das blödsinnige Lieder sind, die eigentlich nur Teenager hören, aber Hauptsache, euer Tag fängt gut an. Und wenn euer Tag gut anfängt, dann habt ihr wie so eine Mauer um euch herum und keiner kann euch wirklich was. Und wenn ihr mal richtig nachdenkt, keiner kann euch wirklich was. Denn ich meine, das, was ihr seid, definiert ihr selber. Das, was andere über euch denken, ist es wirklich wichtig? Also bitte, liebe Leute, ich auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin super dick. Ich war viel dicker vorher, ich habe immer noch so viele Leute, die mir sagen, oh Gott, was hast du mit dir gemacht? Vor 2 Jahren sahst du ja noch so aus. Entschuldigung, du hast mich 2 Jahre lang nicht gesehen und jetzt sagst du mir, wie ich aussehe. Was soll der Quatsch? Wer bist du? Also auf jeden Fall, ich bin dabei abzunehmen und ich fühle mich sau wohl. Obwohl, ich werde mich noch viel wohler fühlen, sobald ich abgenommen habe. Aber wie gesagt, ich kann es schaffen. Und wenn ich das schaffen kann, wenn ich es schaffen kann, hier diesen fauvistischen Dialekten-Podcast hinzukriegen, ohne irgendwie dafür auch einen Pfennig zu bekommen. Ich habe mehr Ausgaben als Einnahmen, doch das ist egal, denn manche Sachen macht man ja seinetwegen. Und jede Schule kostet was und wie gesagt, fühlt euch gut. Habt Spaß, entspannt, lasst euch nichts einreden, denn ihr seid die Könige eurer Welt. Und wenn ihr was wirklich vorhabt, dann könnt ihr das auch durchziehen. Ich auf jeden Fall glaube daran. Ich glaube auch an euch. Man kann scheitern. Ich auch. Also bei meinem Abnahmeprogramm bin ich schon mal zigmal gescheitert. Dass ich zum Beispiel 4 Wochen lang nichts gegessen, nichts getrunken habe und sowas. Also nichts Fettes, nichts Alkoholisches und sowas. Und dann kamen 2 Tage, wo ich nur Würstchen gegessen habe und mich volllaufen ließ. Scheitern gehört auch dazu. Ermutigen aber nicht. Also man sollte sich nie ermutigen lassen. Also liebe Leute, wie so schön der Pfarrer von der Kirche nebenan sagen würde, the power is in you, so yes we can. Ja, das war jetzt nicht ein Pfarrer, aber egal. Auf jeden Fall, ich glaube an euch. Das war jetzt mal eine tiefsinnige Folge mit Chambawamba und mit eurem Ruben Vagabund. Super, ich verspreche mich schon wieder. Muss am Champagner heute liegen. Auf jeden Fall, ich hatte einen super Tag gestern und ich hatte einen super Tag und ich werde einen super Tag heute haben. Also liebe Leute und ihr Lieben da draußen, ich verbleibe mit einem Servus und lasse den Tag beginnen. Euer Ruben Vagabund.